Als dann die indischen Baumwollimporte in Europa eingeschränkt wurden, katapultierten sich britische Fabriken in der industriellen Revolution an die Spitze des globalen Textilmarktes. Um nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg den Verlust einer zuverlässigen Quelle für Rohbaumwolle aus Nordamerika auszugleichen, richteten die Briten in Indien experimentelle Anbaubetriebe ein und züchteten dort amerikanische Baumwollsorten, die sich für die britischen Textilfabriken eigneten. Die Nachfrage dieser Fabriken führte dazu, dass Großbritannien die Baumwollmonokultur anstelle des nachhaltigeren gemischten Anbaus förderte. Wertvolle produktive Landflächen wurden der Lebensmittelproduktion entzogen, sodass unzählige indische Baumwollspinnerinnen und Weber gezwungen waren, sich andere Einkommensquellen zu suchen. Gleichzeitig erlebten die vielfältigen einheimischen, kurzstapeligen Baumwollsorten einen Niedergang. Die Folge war eine größere Lebensmittelkrise mit Jahren der Hungersnot. Der Rückgang der lokalen Produktion und die Konkurrenz durch europäische Exporte führten außerdem dazu, dass indische Verbraucher fertige Baumwolltextilien und sogar Garn, die in manchen Fällen mit der aus Indien exportierten Baumwolle hergestellt waren, mit einem erheblichen Preisaufschlag aus Großbritannien kauften. Heute ist Indien weltweit die zweitgrößte Exportnation für Rohbaumwolle und das größte Baumwollanbauland. Einen guten Ruf genießt es nach wie vor für sein Musselin sowie für bedruckte und gefärbte, traditionelle Stoffe. Aber diese Branche mit ihren Handwebstühlen wurde an den Rand gedrängt. Die Baumwolle ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich Kapitalströme und wirtschaftliche Infrastrukturentwicklung, die zwischen Europa und den Tropen ungleich verteilt sind, sowohl auf die Landschaften als auch auf die Arbeitskräfte auswirken. Welche Rolle diese Nutzpflanze als Symbol der kolonialen Macht und der wirtschaftlichen Ungleichheit spielte, zeigte sich auch an den Streiks, zu denen es zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der indischen Textilindustrie im Rahmen der Unabhängigkeitsbewegung kam. Tee gilt heute in großen Teilen Europas, Asiens und Nordamerikas als Wohlfühlgetränk. Der Teestrauch gehört ebenfalls zu den Nutzpflanzen, die zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert große Auswirkungen auf die tropischen Wälder Asiens und ihre Bewohner hatten. Sein Ursprung liegt irgendwo an der Schnittstelle zwischen Süd-, Südost- und Ostasien. Ein extensiver Teeanbau begann in China ungefähr im 8. Jahrhundert nach Christus. Aber erst im 17. Jahrhundert kam er mit niederländischen und portugiesischen Schiffen nach Europa. Dort entwickelte sich in den herrschenden Klassen, vor allem in England und später in Amerika, sehr schnell eine Vorliebe für das Getränk, das nun zum wichtigsten Importartikel aus China wurde. In Südasien hatten aber die Menschen aus der ethnischen Gruppe der Singpho in Assam und Myanmar bereits ihre eigenen Teesorten angebaut. Als im 19. Jahrhundert nach Eroberungen und politischen Verhandlungen mit lokalen Herrschern britisches Kapital nach Indien floss, griff man auf die Kenntnisse der Einheimischen zurück. Tee wurde nun in großem Stil im Staat Assam angebaut. Später kamen andere Staaten dazu, so Bengalen und Orissa, das heutige Odisha. Durch die ausgeweitete Produktion und den einfachen Zugang über den Handel des Kolonialreiches wurde Tee in England bald billiger und für alle gesellschaftlichen Schichten verfügbar. Gleichzeitig hatte er in Südasien aber auch immer größere Auswirkungen auf die tropischen Landschaften und die Bauern. So entwickelte sich der Teestrauch beispielsweise auch in Sri Lanka zu einer wichtigen Plantagenpflanze. Zwischen 1883 und 1897 wurden im Hochland von Sri Lanka jedes Jahr schätzungsweise 8000 Hektar neu in Teeplantagen umgewandelt. Die Bewohner der ländlichen Gebiete verloren riesige landwirtschaftliche Nutzflächen und ihre traditionellen Methoden der Brandrodung und Felderrotation in den Niederungen und tropischen Gebirgsnebelwäldern der Region wurden stark eingeschränkt. Dadurch schrumpften diese Wälder. Und mit ihnen ihre Ökosysteme. Ähnliche Veränderungen spielten sich auch in Indien ab, wo die Arbeiter auf den Teeplantagen wenig Rechte hatten und unter der britischen Kolonialherrschaft in einem gesellschaftlichen System der Rassenstigmatisierung schlecht behandelt wurden. Die Teeindustrie ist für Indien und Sri Lanka noch heute eine wichtige nationale und internationale Einnahmequelle, wobei der größte Teil des produzierten Tees mittlerweile in den beiden Ländern selbst verbraucht wird und die Produktion zunehmend in den Händen kleiner Anbaubetriebe liegt. Dennoch sollte man nicht vergessen, in welchem Umfang ausländische Interessen sich früher und heute auf den Wohlstand, die Wälder und das Leben der einheimischen Bauern ausgewirkt haben und immer noch auswirken.